Ein barbarischer Akt, ein Angriff auf europäische Werte, ja auf die gesamte westeuropäische Kultur. Eine Tragödie, ein brutaler, unmenschlicher Angriff auf die Pressefreiheit. So Brüsseler Stimmen zu dem Terroranschlag in Paris. Einhellig in allen Stellungnahmen, sei es von EU-Politikern, sei es vom NATO-Generalsekretär, schärfste Verurteilung des Attentats und Mitgefühl mit den Betroffenen, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Unser Beileid und unser Mitgefühl gilt den getöteten Journalistinnen und Journalisten, den Polizisten und ihren Familien. Aber Mitgefühl angesichts des Geschehens auszudrücken allein reiche nicht, so Schulz. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf Grundwerten. Ein Grundwert ist die Meinungsfreiheit, aber auch der gegenseitige Respekt und die Toleranz. In einer solchen Situation sollten wir nicht mit Emotionen antworten, sondern mit der Entschlossenheit, unsere Werte gegen diejenigen zu verteidigen, die sie mit Gewalt zerstören wollen. Dies ist unser 9-11, erklärte der Vorsitzende der Liberalen im Europäischen Parlament, Guy Verhofstadt, in Anspielung auf die Terrorattacke auf das World Trade Center in New York 2001. Ihn schockierten die Ereignisse zutiefst, ließ EU-Kommissionspräsident Juncker verlauten. Sie seien Ausdruck einer unmenschlichen Barbarei. Der AfD-Abgeordnete im EU-Parlament Markus Pretzel sieht in dem Überfall das Ergebnis einer Politik in Europa, die seit langem falsche Pfade verfolge, für die in Paris jetzt Unschuldige büßen mussten. Er forderte eine Kurskorrektur. Es ist verwerflich, ein paar Stunden nach so einem schlimmen Anschlag, nachdem Menschen gestorben sind, diesen Vorfall jetzt für Parteipolitik zu nutzen. Und deswegen sollte die AfD da sehr, sehr vorsichtig sein. Reagierte der Fraktionsvorsitzende der Volksparteien im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, auf die AfD. Einer entschlossenen Reaktion der Europäer auf den Terror von Paris bedürfe es aber. Entschlossenheit heißt, dass wir uns nicht von Terroristen diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Das heißt, wir werden es nicht dulden, dass Medienfreiheit, dass Meinungsfreiheit durch irgendwelche Gewalttaten in Frage gestellt wird. Das muss das Signal an diese Gewalttäter sein. Wir lassen uns das Lebensmodell von euch nicht diktieren. Ähnlich sieht das auch der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, wenn er erklärt, dass die demokratischen Staaten nicht zulassen dürften, dass Extremisten unsere Art zu leben und zu denken untergraben. Lambsdorff weiter: Auch wer mit der Meinung einer Zeitung nicht übereinstimmt, hat nicht das Recht, zur Gewalt zu greifen. Am frühen Abend wollten Nutzer der sozialen Netzwerke spontan auf dem Platz vor dem Europäischen Parlament in Brüssel zusammenkommen, um für Pressefreiheit zu demonstrieren und ihrer Solidarität mit den Opfern des Anschlags von Paris Ausdruck zu verleihen.